Erster, das Wort des Herrn kam zu Jeremia und gab ihm eine wichtige Anweisung. Zweiter, er sollte sofort zum Haus eines Töpfers hinuntergehen, weil Gott dort zu ihm sprechen wollte. Dritter, als Jeremia beim Töpfer ankam, sah er ihn gerade bei der Arbeit an seiner Drehscheibe. Vierter, wenn ein Gefäß aus Ton nicht gelang, formte der Töpfer daraus einfach ein neues Gefäß nach seinen Wünschen. Fünfter, in diesem Moment sprach der Herr erneut zu Jeremia und erklärte ihm die Bedeutung dieser Handlung. Sechster, Gott fragte das Volk Israel, ob er nicht mit ihnen genauso umgehen könne wie dieser Töpfer mit dem Ton. Siebter, manchmal droht Gott einem Volk mit Zerstörung, weil es Unrecht getan hat und bestraft werden muss. Achter, wenn dieses Volk jedoch sein Verhalten ändert, verzichtet Gott auf das geplante Unheil und zeigt Erbarmen. Neunter, ein anderes Mal verspricht Gott einem Volk, dass er es aufbauen und stärken wird. Zehnter, wenn das Volk aber ungehorsam ist und Böses tut, bereut Gott seine Zusage und zieht das Gute zurück. Elfter, Jeremia sollte den Menschen in Juda sagen, dass Gott Unheil vorbereitet, damit sie endlich von ihren bösen Wegen umkehren. Zwölfter, die Menschen antworteten jedoch, dass sie lieber starrsinnig bleiben und ihren eigenen bösen Gedanken folgen wollten. Dreizehnter, deshalb sagte der Herr, dass man bei anderen Völkern nachfragen solle, ob jemand jemals so etwas Schreckliches gehört habe. 14. So wie der Schnee auf dem Libanon oder fließendes Wasser beständig sind, sollte auch die Treue des Volkes sein. 15. Aber das Volk hat Gott vergessen und opfert stattdessen wertlosen Götzen, wodurch sie vom richtigen Weg abgekommen sind. 16. Durch ihr Verhalten wird ihr Land zerstört, sodass jeder Passant entsetzt ist und nur noch den Kopf schüttelt. 17. Gott wird sie vor ihren Feinden vertreiben und ihnen am Tag der Katastrophe den Rücken zukehren. 18. Die Feinde planten daraufhin einen Anschlag gegen Jeremia, weil sie glaubten, dass sie seine Warnungen nicht hören müssten. 19. Jeremia bat Gott, auf ihn zu hören und auf die Drohungen seiner Gegner zu achten. 20. Er fragte, warum man Gutes mit Bösem vergilt, obwohl er doch für sie gebetet hatte, um Gottes Zorn abzuwenden. 21. Deshalb bat er Gott, ihre Familien durch Hunger und Krieg zu bestrafen, damit sie die Folgen ihrer Taten spüren. 22. Mann sollte Schreie aus ihren Häusern hören, wenn plötzlich Feinde kommen, weil sie ihm heimlich Fallen gestellt haben. 23. Da Gott alle ihre Mordpläne kannte, bat Jeremia ihn, ihre Sünden nicht zu vergeben und sie im Zorn zu bestrafen.